Den verehrten Oberstanführer Kim Jong-un widmete zum neuen Jahr zu der 106 2017 das Militärattaché-Korps in der TVJK einen Blumenkorb und Glückwunschbrief. Der Leiter des Militärattaché-Korps Roman Osvaldo Jiménez Ortega, Militärattaché der Botschaft der Republik Kuba, überreichte am 31. Dezember zu der 105 2016 dem Armeegeneral Park Yong-sik, Minister für Volksstreitkräfte, den Blumenkorb und Glückwunschbrief für Kim Jong-un.